das Schönste, was es gibt auf der Welt. Denn jeder Tag voll Sonne ist so herrlich. Wir fühlen es, kein Grund zu klagen. Wir sagen den Sorgen Goodbye. Sterne sehen und dann gemeinsam durchs Leben gehen.